herzlich willkommen zum Uncast Episode 446. Honor rettet die Welt. Thema heute natürlich das Honor View 20. Ja, dramatische Stimme. Yeah. Und Facebook wird auch nochmal mit dem Messenger-Problem kurz mal angesprochen. Jede Menge News gibt's wieder und auch viel in der Community. Die Line-Community ist wirklich sehr aktiv, super Leute. Und die App der Woche gibt's natürlich auch. So, gleich mal anfangen. Das Honor View 20. Also ich habe ja schon einiges erwartet von dem Gerät. Ja, und bis so, also zunächst mal, ich habe ja live gestreamt auf, in der Line-Community, so, da wisst ihr also schon, die wo zugehört haben, so ungefähr was abgegangen ist. Aber ich möchte es trotzdem natürlich hier nochmal sagen, also bis zu dem letzten Drittel der Keynote, war es relativ langweilig, ja, klar, Marketing-Gedöns und so weiter, ist ja klar. Man hat ja im Vorfeld auch schon so ziemlich alles gewusst über das Gerät, dachte man zumindest, komme ich aber gleich nochmal dazu. Und somit hat man jetzt ein Gerät mit 48 Megapixel Kamera, eine 3D-Kamera integriert, Kirin 980 Prozessor, also der schnellste Prozessor von Huawei momentan, eine 25 Megapixel Front-Facing-Kamera, die als sogenanntes Punch-Hole im Display drin ist und damit wird extrem wenig Platz weggenommen vom Display. Man hat also maximalen Display-Ausbeute und von der Notification-Bar geht nur ganz wenig weg. Dort sitzt die nämlich, was auch sehr vernünftig ist natürlich. Und somit hat man eben den Platz des Displays optimal ausgebeutet. So, und die Kamera selbst, da war ist man natürlich skeptisch. Ja, 48 Megapixel, diesen Megapixel-Wahn hatten wir schon mal. Das heißt nicht immer was. Hier heißt es schon was. Man hat einige Tests mittlerweile schon gesehen. Ich habe hier auch noch ein Video verlinkt in den Shownotes. Da könnt ihr mal die verschiedenen Kameramodis sehen, die das View 20 bietet. Auch von jemand, der das jetzt schon hat und getestet hat. Und da sieht man ganz schnell, dass der eigentliche Vorteil von diesen hohen Megapixelzahlen der ist, dass man eben die Details sehr weit reinzoomen kann, also noch sehr viel Details in diesen Bildern sieht. Das wurde auch auf der Keynote gezeigt und das war relativ beeindruckend. Ja. Also, was ist denn mit Zoom? Zweifach Zoom ist absolut kein Problem. Die Standardauflösung übrigens für die Bilder, die abgespeichert werden, ist 12 Megapixel. Ihr könnt 48 Megapixel einstellen und dann habt ihr auch noch ein 48 Megapixel AI Clarity Setting, das ihr aber jedes Mal wieder neu einstellen müsst. Beim Letzteren ist es wirklich frappierend, was da möglich ist. Also wenn ihr so bei Tageslicht für Aufnahmen in dunklerem Licht ist es nicht geeignet. Ja. Wenn ihr da Aufnahmen macht bei Tageslicht, dann könnt ihr hier reinzoomen in das Objekt. Das ist fantastisch, welche Details da noch aufgefangen werden. Entsprechend ist der natürlich gut geeignet für Landschaftsaufnahmen über Tag. Die nächste Einstellung, 48 Megapixel normal, könnt ihr dann auch so tatsächlich ganz normal benutzen. Ja, auch die hat dann natürlich eine sehr, sehr starke Auflösung. Das Interessante bei dieser Einstellung mit 12 Megapixel ist, dass wenn ihr bei so einem Chip wie eben diesem Sony IMX586 Sensor dann weiter reinzoomt, könnt ihr quasi die Details sichtbar machen. Ähnlich wie bei einem optischen Zoom. Es ist ein elektronischer Zoom, es ist kein optischer Zoom. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr also 48 Megapixel habt, ja, und ihr habt jetzt das Bild effektiv 12 Megapixel, also wenn ihr quasi zweifach zoomt, dann habt ihr erst 24 Megapixel ausgenutzt. Wenn ihr dann also nochmal zoomt, sind es 48. Das heißt, ihr könnt theoretisch dreifach Zoom machen, ohne dass ihr einen nennenswerten Qualitätsverlust habt. Und das ist schon ziemlich genial. Die AI-Funktion möchte ich jetzt gar nicht da eingehen drauf. Also die Kamerafunktion, ob AI oder irgendwas anderes, ist mir ja wurscht. Ja, ihr wisst ja schon, wie ich zu der Sache stehe. Die Kamerasoftware ist sehr gut und macht Sachen möglich, die euch regelmäßig die Kinnlade runterklappen lässt. Nicht übel, muss man sagen. Die 3D-Fotografie, das ist auch so eine Geschichte. Man hat eben eine Tiefenmessung. Man kann dadurch auch Personen erkennen oder die Software erkennt Personen und kann dann eine Echtzeitbearbeitung während zum Beispiel Aufnahme eines Videos machen. Ich meine, es ist schon fast kurios, ja, oder erschreckend. Also bald wird dieses, Video, oder es ist nicht passiert, kann man bald vergessen, denn es macht hier, die Kamera macht deutlich, dass man in Echtzeit Sachen so verfremden kann, dass es mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und zwar wurde das auch gezeigt, da habe ich schon ein bisschen schmunzeln, ja, wie sich da Mädel halt aufnehmen gelassen hat hier mit der Kamera und dann wurde in Echtzeit, die Beine ein bisschen schlanker gemacht und so weiter, ja, alles angepasst, ne? Also perfekt auch durch mit der Videoaufnahme, aber eben durch die AI. Also ganz anders dann eben wie in der Realität. Also das ist teilweise zwar erstaunlich, aber auch erschreckend. Also in Zukunft wisst ihr nicht mehr, selbst bei einem Video nicht mehr, wie die Person tatsächlich aussieht. Ja, so sieht's aus. die Prozessor-Power ist natürlich da sehr wichtig und davon hat das Gerät reichlich. Ich habe ja im Vorfeld gedacht, da gibt es bestimmt irgendwo einen Haken, weil damit wird ja dann den momentan Flaggschiffen von Huawei kräftig Konkurrenz gemacht. Honor ist ja eine Untermarke von Huawei. Und da habe ich halt Bedenken gehabt, dass die wirklich sagen, wir machen das Honor natürlich nicht so gut wie das Huawei Mate 20 Pro, sonst kauft sich ja keiner mehr das Mate 20 Pro. Um es gleich vorneweg zu sagen, das Mate 20 Pro hat Stärken in anderen Gebieten, ja, und natürlich auch die Triple-Kamera, das darf man auch nicht vergessen. Also von daher ist da noch ein Polster vorhanden. Ja, also der Preisunterschied ist da schon, kann man schon rechtfertigen bei dem Huawei Mate 20 Pro. Aber was die Leistung angeht, haut das Ding alles weg. Unfassbar, Leute. Und da war dann auch am Schluss die große Überraschung. Wer hätte das gedacht, dass das Gerät eine Flüssigkeitskühlung spendiert bekommt zu dem erwarteten Preis? Und damit wurde auch das Gaming angesprochen und das Teil auch als Gamer-Handy positioniert, als Gegenstück zu dem Mate 20X. Ja? Und damit ist es nämlich möglich, die maximale Power, also Rechenleistung, länger aufrechtzuerhalten, denn die wird ja heruntergetaktet, sobald das Gerät warm wird. Ja? Vor allem, wenn auch zusätzlich geladen werden muss, was ja auch oft der Fall ist beim Gaming, ja, weil da sehr viel Saft verbraucht wird. Also hat man es an der Ladestation, ne, oder am Ladekabel. Und spielt dann damit und dann wird es eben langsam, weil der Prozessor zu heiß wird. Hier ist das eben wesentlich weniger der Fall, weil die Flüssigkeitskühlung eben die Hitze ableitet. Super Geschichte. Zu der RAM-Ausstattung komme ich gleich noch. 4000 mAh Akku, da wird versprochen, Musik hören bis zu 130 Stunden, Video schauen bis zu 15 Stunden und telefonieren bis zu 25 Stunden. Schnell laden ist da natürlich angesagt, logischerweise. Es hat eine Supercharge-Funktion, arbeitet mit zusätzlich mit der 4,5 Volt 5 Ampere Technik, das, um den Akku eben ziemlich schnell aufzuladen, also eine halbe Stunde dran, ihr könnt den Tag schon rumbringen. Ja, Wahnsinn. Genau, also das Kühlsystem müsste ich auch nochmal ansprechen, kurz, das nennt sich Nine Liquid Kühlsystem. Ja, das ist so eine Röhre, die da über den Prozessor quasi geht und über die Kamera übrigens auch. Das ist ja ein großer Wärmeproduzent, die Kamera. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, bei so einem 48-Megapixel-Chip, da ist schon was geboten. Und viele Smartphones haben in der Vergangenheit auch Probleme gehabt mit der Hitzeentwicklung von den Kameras. Ja. Dadurch wird nicht nur das Bild schlechter, also mehr Bildrauschen, sondern insgesamt das Handy natürlich auch wärmer und dann wird ebenfalls wieder runtergetaktet, was zu furchtbarem Rückeln führt. Auch hier wurde das hier schön abgeleitet von der Kameraprozessor und damit sind hoffentlich solche Ausfälle dann eben nicht mehr vorhanden. Wi-Fi, also die haben wirklich schon alles gedacht, eine Triple-Wi-Fi-Antenne, ja, das heißt, dass man, egal wie man das Handy auch hält, immer optimalen Wi-Fi-Empfang bekommt. Ich kann das bei mir, sobald ich das Gerät habe, kann ich das bei mir sehr gut testen, weil ich habe nämlich bewusst mein Wi-Fi nur auf 25% Leistung stehen, ja. Und das heißt, in manchen Stellen bei mir ist das Wi-Fi nur extrem schwach zu empfangen. Das Pixel XL bucht sich da regelmäßig aus und das ist dann auch nicht mehr ganz so toll. Das heißt, ich bin da sogar darauf angewiesen, dass ein einigermaßen guter Wi-Fi-Empfang da vorhanden ist und das werde ich dann sehen. Der GPU-Turbo ist ebenfalls aktiv geschaltet bei diesem Gerät. Das heißt, dass man hier auch die maximale Leistung für Gaming rauskitzeln kann. In der Version 2.0 bietet der GPU-Turbo eben eine wahnsinnige Performance für solche Sachen, insbesondere für 3D-Grafik. Die Oberfläche Magic UI ist eine ganz leicht abgewandelte EMUI 9, das was man auch eben von Huawei kennt, wird aber wohl mit der Zeit sich verselbstständigen, also stärker verselbstständigen, eben angepasst an die Bedürfnisse von dem Honor. Auch das ist eine interessante Sache, was man im Auge behalten muss. Ja, der Video-Editor, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Das, was gezeigt wurde, ist schlicht phänomenal. Ja. Es wurde zwar nicht umfangreich angesprochen, ja, aber es ist hier zum Beispiel möglich, einzelne Personen auszuwählen und die in den Vordergrund über das gesamte Video zu bringen. Ja, und somit quasi eine automatische Video-Editierung stattfinden zu lassen, die für die man vorher sehr teure Apps kaufen musste. Ich hoffe auch, dass eine schöne manuelle Bearbeitung möglich ist. Dann kann ich mir das nämlich hier sparen, über andere Drittanbieter-Apps zu gehen, die mit denen ich eben bei der, mit der Codierungsleistung, Encodierung von Videos überhaupt nicht zufrieden bin. Ja, katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen überspiele ich alles immer noch, wenn ich irgendwas mache, auf Linux und lasse es von dort kodieren, weil das sind die Dateien vom Ergebnis her. Obwohl der gleiche Codex H.264 benutzt wird, ja, ist die Qualität zum Beispiel bei KDN Live, bei der Videokodierung, so viel besser. unglaublich viel bessere Qualität und auch noch unglaublich viel kleinere Dateien, obwohl es der gleiche Codec ist. Das sieht man also, dass die Einstellungen, die Optimierungseinstellungen bei diesem Power Director beispielsweise eine Katastrophe ist, wahrscheinlich damit eben die Videokodierung nicht so lange dauert. Aber das bringt natürlich nichts. Hier kann man für die Videoaufnahme in dem Gerät sogar den neuen H265 Codec auswählen. Das bedeutet kleinere Dateien, noch bessere Qualität. Ja, irre, kann ich da nur sagen. Also da kommt wirklich was auf uns zu. Beim GPS ebenfalls. Angeblich, das würde ich auch nochmal testen, als Geocacher natürlich, in der Praxis, 10-mal genauere GPS-Positionierung. Das werde ich sehen. Das Gerät soll auch, glaube ich, soweit ich weiß, allerdings noch ohne Gewehr, da muss ich auch echt nochmal gucken, auch Galileo unterstützen von den GPS-Systemen. Ich muss sogar mal gucken, ob ich da noch was dazu finde. Leider nicht. Schade, schade. Aber ich meine, es unterstützt auch Galileo, was natürlich dann sowieso bis zu 3 cm Genauigkeit eigentlich bringen soll. Okay. Jetzt komme ich mal zu den verschiedenen Versionen. Also anfangen tut das Ganze für 569 Euro mit 4 GB RAM. Entschuldigung, mit 6 GB RAM ist ja nicht so, dass wir bei den überteuerten Pixelgeräten sind. Nee. Das ist schon was Vernünftiges. 6 GB RAM und 128 GB Storage. Richtig. Für 569,90. Wunderbar. Dabei ist, oder jetzt im Auslieferungszustand, Android 9.0, eben die Magic UI 2.01 und das Display ist ein 6,4 Zoll Display. Das Smartphone an sich ist gar nicht mal so groß, weil eben hier so gut wie gar keine Bezels mehr unten und oben sind und eben die Kamera auch sehr schön in die Statusbar integriert ist. Und so hat man das eben, dass das Display groß ist, aber man doch eben weniger Platz braucht für das Gerät selbst. Ja, die Auflösung ist 2310 x 1080 Pixel. Das sind 398 ppi, mehr als ausreichend. Ja, ihr könnt da meine Einstellung auch dazu, 16,7 Millionen Farben. Kirin 980 Octa-Core Prozessor, 4500 mAh Akku, habe ich schon gesagt. Kamera habe ich ebenfalls schon erwähnt. Bluetooth 5.0 und auch das freut mich sehr, eine Dual-Nano-SIM. Ja, also Dual-SIM-Handy und das ist unter Umständen schon sehr, sehr nützlich. NFC ist auch drin, für mich natürlich auch ein absolutes Muss. Der Fingerabdrucksensor ist auf der Rückseite des Gerätes, USB Type-C und einen 3,5 mm Klinkenstecker-Kopfhöreranschluss. Für die Leute, die darauf Wert legen, es ist vorhanden, also auch da kein Problem. So, die LTE-Bänder sind alle vorhanden, natürlich, die in Europa auch genutzt werden. Es ist also ein offizielles europäisches Gerät. Und nicht einfach jetzt nur ein Import von irgendwer, also das ist alles offiziell. So, das ist die eine Version. Dann gibt es noch die große Version, die ich dann auch holen werde. Die kommt auf 649 Euro, also gar nicht mal so viel teurer. Ja. Und die hat dann eben auch 8 GB RAM und 256 GB Storage. Übrigens, lustig, auf der Hauptseite ist das noch falsch abgedruckt. Ja? Bei den Spezifikationen oben stimmt es aber. Müssen die unbedingt mal ändern. Ja? Das ist auch gleichzeitig die Moschino-Version von diesem komischen Designer aus Milano. Und ist mir eigentlich Jacke wie Hose, aber das Optische von dem Gerät überhaupt, von allen Versionen, ist schon sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut, diesen Pfeileffekt hinten auf der Rückseite, den die da in alle Geräte eingeflochten haben, ist wunderbar. Und das ist richtig sehr, sehr schön. Wirklich wunderbar. Ansonsten sind die technischen Daten dann identisch. Mir ist jedenfalls nichts weiteres bekannt, dass da noch irgendwelche andere Änderungen da sind. Das heißt also, die Farbe und der Speicher, das sind die Unterschiede. Also statt 6 GB 8 GB RAM und statt 128 GB Storage eben 256 GB Storage. Also Platz genug auch für die 4K-Videos, die ihr machen könnt mit dem Smartphone und natürlich auch für die 48 Megapixel AI Clarity Bilder. Die haben natürlich richtig die eine richtige Größe, ja, ist ja klar. Da braucht man eben viel Platz. Übrigens, die Kamerasoftware, phänomenal. Ja. Also ihr könnt einen Pro-Modus einstellen. Es ist wirklich Wahnsinn, was da alles geht. Ich glaube, man kann auch sogar RAW-Images abspeichern. Auch da braucht ihr natürlich wesentlich mehr Speicher, klar. Also ein RAW-Image bei 48 Megapixel rechnet mal mit 100 Megabyte mindestens für ein Foto. Ja, mindestens. Schön ist, dass man eben alles wählen kann. Übrigens, ein Modus, den werde ich auch gleich ausprobieren, ja, das ist nämlich der Star-Trail-Modus. Irre, dass es sowas gibt als Standardfunktion in einer Kamera-App. Da könnt ihr das Smartphone irgendwo hinlegen, ja, dann diesen Modus einschalten und dann dort liegen lassen. Ja, zum Beispiel eine Stunde lang den Sternenhimmel belichten und dann könnt ihr das abbrechen und seht ihr der Verlauf der Sterne am Himmel. Ja, alles andere wird tatsächlich dann richtig eingestellt und berechnet von der Software. Irre. Wahnsinn. Also das sind Sachen, da musste man vorher manuelle Einstellungen machen mit einer Profikamera. Ja. Das war nicht einfach. Da hat man oftmals als ungeübter Fotograf da Tage mit verbracht, die richtige Einstellung zu finden, ja, für sowas zu tun. Und jetzt ist es einfach nur, ihr wählt aus, ja, Star Trails hinlegen, tschüss, ne, fertig. Wunderbar. Das ist der absolute Wahnsinn. Würde ich euch noch ein paar Bilder davon natürlich präsentieren, ganz klar. Übrigens, ich habe schon erwähnt, die Unterschiede sind nicht nur die technischen Daten bei den zwei Geräten, sondern auch die Farben. Also die große Version mit dem 8 GB 256 GB Storage gibt es in Phantom Blue und in Rot. Und die kleine Version, die gibt es in Midnight Black und in Sapphire Blue. Also ihr könnt nicht jetzt zum Beispiel die kleine Version in Rot bekommen oder das Phantom Blue in der kleinen Version. Das geht nicht. Aber auch nicht umgekehrt, das Schwarz zum Beispiel könnt ihr nicht in der großen Version haben. Warum es so gemacht wurde, weiß ich nicht, aber ist mir auch egal. mir geht es da um die Power. Ja? Und bei Phantom Blue und bei der roten Version, das sind übrigens die einzigen Geräte, die auch eben als Moschino designed ausgewiesen sind. Auch das ist mir, wie gesagt, zwar relativ egal, aber für manchen spielt es eine Rolle. Warum nicht? Wie gesagt, der Preisunterschied ist gar nicht so groß. 649 die große Version, 569 die kleine Version. Heftig. Tja, also, das Teil ist wirklich dramatisch gut, das ist wirklich, Honor rettet da die Android-Welt, ne? Insbesondere für mich, muss ich schon sagen, letztes Jahr von Google kam da mit dem Pixel, war eine absolute Frechheit, und so Firmen wie Huawei und Honor, die bringen Leistungsdaten, Geräte, die, das ist sowas von peinlich für Google, Ja, aber gleichzeitig retten die damit auch das Android-Universum. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, also nach diesem Fauxpas von Google damals, da war ich schon kurz drauf und dran, ja, die Segel zu streichen. Ja, weil, also wenn es da einen dritten Anbieter gegeben hätte, ja, der einigermaßen was zu melden hat auf dem Markt, dann wäre ich weg gewesen aus dem Android-Universum, weil ich lasse mich nicht verarschen, auch nicht durch Google. Ja. Und jetzt, ich komme später nochmal zu was, da sind Gerüchte aufgetaucht, in einem Pixel 3 Lite, erst habe ich gelacht, dann habe ich gedacht, nee, also, es ist so, das tut mir wirklich so leid, ja, für die Android-Fans, das ist wirklich peinlich, eigentlich, da muss man sich fast schon schämen, wirklich, aber okay, egal, die View 20 Kamera-Modes, die könnt ihr mal sehen, wie gesagt, ich habe so ein Video verlinkt, ja, auch wie das View 20 von innen aussieht, da hat nämlich einer das Honor View 20 schon komplett auseinandergenommen, wenn ihr mal sehen wollt, wie es da drin aussieht, dann könnt ihr das dort ebenfalls tun und es fällt mir auf, dass es ziemlich gut verarbeitet ist und dass die sich wirklich an eigenen Stellen simpel, aber interessant hier das Ganze abgeschirmt haben mit spezieller Folie. Das ist sehr, sehr interessant. Und naja, gut, okay, für Bastler ist es vielleicht wichtig. Ansonsten natürlich macht das Teil niemals auf. Das ist nämlich nicht dafür gedacht, dass es geöffnet wird. Ja. Und dann hält es auch länger. Okay, dann möchte ich noch mal kurz was zu Facebook sagen. Das kam schon in der Line-Community auf. Das war eine interessante Meldung. Und zwar, dass Facebook an einem sogenannten Unified Backend arbeitet für Messenger, Instagram und WhatsApp. Und zwar steht da in dem Artikel, den ich jetzt hier verlinkt habe, Encrypted Backend. Aber also das, da arbeiten zumindest mal zwei verschiedene Messenger zusammen. Inwiefern Instagram da überhaupt mit eingeflochten werden soll, ist mir noch nicht ganz so begreiflich. Ja, also das ist so, wie wenn man sagt, okay, wir fassen SMS und Twitter zusammen. Hä? Hä? Okay, egal. Nur schon allein die großen Unterschiede zwischen WhatsApp und Facebook Messenger dürfte ja klar sein, dass es dann auch mit der letzten, oder sagen wir mal so, mit der letzten Hoffnung auf Sicherheit, die allerdings sowieso schon falsch ist, bei WhatsApp, ja, vorbei sein wird. Ja, weil diese zwei Plattformen, die sind dann miteinander verquickt. Und damit ist es vorbei mit der hochtrabenden Verschlüsselung. Ja. Die ist zwar bei WhatsApp sowieso bekannt, dass die schon mehrfach unterwandert wurde. Ein Grund, warum zum Beispiel bei WhatsApp in einigen Ländern kein großes Aufsehen mehr gemacht wird, während Telegram als das Böse zählt. Das heißt, für mich eigentlich die Telegram Verschlüsselung ist noch okay. Das finden die Regierungen teilweise gar nicht gut. Und bei WhatsApp ist es nicht mehr okay, weil die Regierungen Zugriff drauf haben. Bäm. Ja. Zumindest die maßgeblichen, ja. Ob da unser Bundesinnenminister heult oder nicht, spielt ja keine Rolle. So, und ja, ihr könnt also sehen, wo da die Probleme generell liegen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine Messaging-App gibt. Das wäre zwar eine Möglichkeit, theoretisch könnten die das machen, dass die sagen, okay, WhatsApp, Messenger, ja, Facebook Messenger ist eine App jetzt, ja. Instagram, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die da reinpassen, also furchtbar, aber egal. Und dann laden die Leute nur noch eine App. Das glaube ich nicht, weil WhatsApp profitiert momentan davon, dass viele Leute gar nicht wissen, dass WhatsApp zu Facebook gehört. Ja? Wenn die das wüssten, würden die das unter Umständen gar nicht erst nutzen. Ja? Das ist oftmals so, auch der hier, wenn man sich mal anguckt, wie viele zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Ketten, ja, da so machen, als ob die eine Konkurrenz wären, ja, untereinander. In Wirklichkeit gehören die größten Ketten zusammen, ja. Also es gibt nur noch, ich glaube, nur noch zwei oder drei verschiedene Ketten und alle Geschäfte gehören dann, egal wie die heißen, gehören dann diesen drei oder wie auch immer Ketten und die heucheln nur noch solche Konkurrenz, wisst ihr? Das gibt es bei größeren Märkten auch öfters, ja. Und das will man auch so, dass die Leute gar nicht wissen, ja, dass das jetzt nicht mehr, dass die eigentlich jetzt da zusammengehören, ne? Und das sollte einem auch dann zu denken geben halt, ne? Aber deswegen denke ich, dass die auf jeden Fall die WhatsApp App lassen und die Facebook Messenger App lassen, nur dass das dann eben der gleiche Betreiber ist. Zwar ist es offensichtlich erstmal gut, weil die Leute mit Facebook Messenger können dann auch Leute mit WhatsApp schreiben und umgekehrt. Also das ist ja eigentlich etwas, was erstrebenswert ist. Ja. Nur ist dann klar, dass die unsicherste App, und das ist der Facebook Messenger, dann eben das schwächste Glied als schwächstes Glied in der Kette den Sicherheitsstandard definiert und der wird dann eben nochmals gelockert, nochmals runtergezogen. Und ja, so ist es. Das heißt, wenn ihr also zum Beispiel jetzt, was weiß ich, bei Posteo oder irgendwas einen super anonymen Account habt, ja, Wahnsinn, ja, und ihr bezahlt dort eure monatlichen Gebühren, muss man ja, das ist ja ein kostenpflichtiger Dienst, Posteo, ja, der aber tatsächlich mit absoluter Anonymität agiert. Da könnt ihr zum Beispiel Bargeld mit einer Codenummer, könnt ihr Bargeld einschicken, ja, per Brief. Und die ordnen das dann mit der Codenummer zu, sodass ihr also quasi Geld auf euer Konto bringen könnt, absolut anonym. Ja. Als Absender könnt ihr dann, was weiß ich, Robert Redford draufschreiben oder sonst irgendwas, spielt keine Rolle. Und das alles. Wird dann zunichte gemacht, wenn ihr an eine Google-Adresse, Gmail oder an eine Facebook-Adresse oder sonst irgendwas schreibt. Ja, das war's dann. Dann könnt ihr den super tollen, mega abgeschirmten Klasse-Account haben. Die Schwachstelle ist dann den Mail-Account, wo ihr eure Mails hinschickt. Ja, denn dort werden unter Umständen euer ganze Sachen eben vielleicht unverschlüsselt irgendwo auf einem Server gelagert, der ja eben nicht ganz so toll abgesichert ist. Ne? Gilt übrigens auch für die Privatserver. Also wenn ihr denkt, jemand hat seine eigene Domain und ihr wisst, der hat seinen eigenen Mail-Server, dann wäre ich erstmal skeptisch. Geht mal davon aus, dass dem sein Mail-Server schon lange gehackt ist und schon für einen Spam oder sonst was gebraucht wird. Und alle Daten, die dann darüber gehen, werden unter Umständen abgezogen. Ja? Und dass ihr das wisst. Und wenn ihr dann jemanden mit eurem super sicheren Klasse-Account irgendwelche vertraulichen Informationen unverschlüsselt überträgt, ja, dann war's das. Ja, vorbei. Und genauso ist es hier auch. Also wenn ein Facebook-Messenger eben das schwächste Glied in der Kette ist, dann habt ihr mit WhatsApp eben auch gelitten. Ne? Nun gut, okay. Also, ihr wisst, wohin die Reise geht. Schauen wir mal, was passiert. Und ja, wie der Markt drauf reagiert. Vielleicht so wie immer, nämlich Achselzucken, egal. Ja, weiter. So, jetzt komme ich mal zu den News. Da gab es diese Woche viel Lob für die Huawei MIUI. Nein, nicht MIUI, sondern EMUI, so, MIUI ist wieder von einer anderen. die EMUI in der Version 9.0 jetzt, die hat sehr, sehr viele Vorteile und Android Central hat sogar geschrieben, Huawei bringt Nutzer an ein Qualitätsleben mit dieser EMUI. Das heißt, man kann viele Sachen sehr gut machen, wo sich eben Normalnutzer ziemlich schwer tun teilweise, geht alles locker flockig von der Hand bei diesen, bei dieser Sache. Und das ist eigentlich ein ziemlich großes Lob, finde ich. Ja. Ziemlich. Ja, eigentlich brauche ich dazu gar nichts mehr zu sagen. Ich lasse den Artikel mal verlinkt. Tja, dann komme ich mal zur nächsten Meldung. YouTube Music kommt einfach nicht vom Fleck. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch mein YouTube Premium Account auslaufen gelassen habe. Seit ein paar Tagen habe ich kein YouTube Premium mehr und entsprechend auch keinen Background Support mehr für YouTube Music. Ich habe dann auch die App natürlich runtergeschmissen. Brauche ich ja nicht, hier solche App-Leichen auf dem Smartphone zu haben. Und also das ist mal wieder ein bezeichnendes Beispiel momentan dafür, wie YouTube bzw. Google ein Dienst nach dem anderen in den Sand setzt, ja. Allo in den Sand gesetzt, Hangouts, gut, wollen wir nicht reden, das ist ja nie irgendwie für die breite Masse interessant gewesen. Ach Gott, ich kann so viele Dienste sagen. Ja. Es gibt ja im Internet einen richtigen Friedhof, wo man sehen kann, ja, was Google schon alles auslaufen gelassen hat. Manchmal war es nicht die Schuld von Google, aber wenn ich sowas sehe, also Play Music soll ja gegen Ende des Jahres auch eingestellt werden. Ja. Nur wie YouTube Music Play Music ersetzen soll, ist mir vollkommen unklar. Ich bin ja am Anfang immer sehr positiv. Das heißt, bei mir ist erstmal alles gut, solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Ich bin nicht einer von diesen Skeptikern, wo immer sagt, alles Neue ist schlecht, sondern bei mir ist erstmal alles Neue gut. Aber hier hat sich herausgestellt mit der Zeit, dass es eben nicht gut ist. Ja. Es ist Funktionen, die man eigentlich erwartet hatte, Grundfunktionen, ja, sind eben nicht implementiert worden. Und die Bedienung der App war einfach nicht so, wie man eine Musik-App eben haben möchte. Ja. Es gab zu viele Sachen, auch übrigens, was man zum Beispiel mit Google Play Music machen konnte, was eben mit YouTube Music nicht ging, beispielsweise eben einzelne, also eigene Dateien hochladen, MP3-Dateien, ja, sichern. Von daher konnte ich nie von Google Play Music weg. Also da konnte ich nie sagen, okay, also jetzt disable ich meine Google Play Music App und gehe nur noch auf YouTube Music. Das geht gar nicht. Ich komme dann nicht mehr an meine Sachen ran, die ich selbst hochgeladen habe. Und das sind doch einiges. Also ich habe hier einen Keller voll CDs stehen, ja, von früher, die ich alle gesampelt habe und hochgeladen habe. Ja. An die möchte ich gerne auch rankommen. Also war das Löschen von Google Play Music keine Option. Was wieder dazu geführt hat, dass ich mehrere Musikplayer auf dem Smartphone hatte. Und schlimmer noch, ich hatte die YouTube-App, ich hatte die YouTube-Studio-App, ich habe die YouTube-Music-App, Google Play Music. Also, da rollen sich einem doch die Fußnägel auf. Ja? Und deswegen habe ich dann auch, ihr könnt euch vorstellen, die Schnauze nach jetzt etlichen Monaten voll gehabt. Ja? Ich habe also gleich als erstes YouTube Music, also sofort, als es verfügbar war bei uns, habe ich sofort abonniert. Ja? Und habe dann eben auch erwartet, dass die App verbessert wird. Kam nicht. Ähnlich sieht es hier auch Talk Android, die hier klipp und klar sagen, dass Google zwar das App-Interface immer wieder verbessert hat, aber dass da ganz klar Features fehlen, ja, wo man eben Google Play Music nicht damit ersetzen kann bisher. Ja. Und wie das jetzt am Jahresende, es wurde ja wie gesagt 2019 angesprochen, ja, wenn das also bis Dezember 2019, da muss Google noch einiges tun, um die App auch nur in die Nähe von dem zu bringen. Ja. Und man spricht hier auch von einer Katastrophe von App. Ja. Mess of an App. Und das ist schon nicht sehr gut für einen Service, vor allem wenn man Leute dazu überreden will, diesen Service zu nutzen und etwas zu ersetzen, das sie die ganze Zeit gehabt hat. Google macht diese Fehler offenbar ständig. Bei Allo war das genau das Gleiche. Man hat es nicht durch dieses Verhalten, wie die, das übrigens auch jetzt hier bei YouTube Music wieder an den Tag gelegt wird. Wir bringen was Neues, trauen uns aber nicht, dem Alten gut beizusagen und lassen das dann mehrgleisig fahren. Das ist das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Lieber einen Schnitt machen, ein paar Nutzer verlieren und eine klare Linie haben, ja, als so eine unklare Linie haben, denn dann verliert man noch mehr Nutzer, weil die Nutzer gar nicht mehr wissen, was jetzt überhaupt Sache ist. Und dann gehen sie dorthin, wo es eine Lösung gibt und basta. Ja, so sieht's aus. Und da machen die sich keinen Gefallen damit, wenn die das weiterhin so tun. Bitteschön. Aber ich bin jetzt da raus und ich sehe jetzt eigentlich nicht, wie ich da nochmal den Anschluss finden soll. Ich bin sogar jetzt, ich bin zu Amazon Music gegangen, weil ich Premium-Kunde bin. Das heißt, es ist dort für mich sehr, sehr günstig, so ein Musik-Abo zu haben. Und ja, es fehlen etliche J-Pop-Sounds. Ja, das war der einzig große Vorteil bei YouTube Music, dass man so große Auswahl an Spezialmusik hatte, die eben nur auf YouTube vorhanden war, wie eben J-Pop, J-Rock, Anime-Songs und so weiter. Die, das ist auch das, was ich hauptsächlich höre, Trance, Chill-Out und Anime-Songs. Ja. Aber so leid mir es tut, da verzichte ich lieber auf die Anime-Songs, ja, und höre mal die eben über die Radio Anime NFO an, ja. Das ist kostenlos und dann war's das, ja. Außerdem habe ich sowieso noch ein paar Dutzend Anime-CDs, wie gesagt, die ich gescannt habe in meiner Library. Gut, weiter geht's. Samsung S10 und S10 Plus Prototypen sind aufgetaucht. Ja. Und was denkt ihr? Ja, also ganz klar, die haben ein Punch-Hole. Ich habe es ja schon gesagt, ja, so wie das Honor View 20 sind also da quasi kleine Öffnungen am Display. Bei einem Display, bei diesem S10 Plus, ist die Öffnung allerdings ein bisschen größer. Das sind offenbar, entweder sind da zwei Kameras oder eben noch ein Face-Unlock-Sensor drin, ja. Da ist das, also die, sag ich mal, das Stück, wo vom Display da zerteilt ist, schon etwas größer. Aber dennoch ist in Größe der Notification Bar und von daher geht eigentlich kein echter Platz verloren. Ne? Und das spielt da keine Rolle. Und ich habe nochmal was für die Leute, die immer noch denken, Notches beziehungsweise diese Punch-Holes wenn irgendwie schlecht. Ihr habt ohne diese Dinger einfach nur Platz vergeudet auf eurem Display. Ja? Und da braucht ihr auch keine Angst zu haben, wenn ihr das Ding quer hält. Es gibt kein 16:9 Handy mehr aktuell. Ja? Die haben alle eine andere Ratio und das bedeutet, wenn ihr hier normal formatierte Filme seht, dann habt ihr links und rechts einen dicken schwarzen Rand. Der ist viel, viel größer als der Platz, der winzige Platz, der ein Notch braucht oder diesen Punch-Hole. Von daher, wenn ihr ein Video guckt, ihr seht das nicht mal. Wenn ihr einen Normalbetrieb habt, ja, dann ist dort die Notification Bar, die ja, leer ist normalerweise zum Großteil, ja, und immer noch genug Platz hat für so ein kleines Punch-Hole zu beherbergen. Also ihr verliert null Display. Ganz einfach. Ja. Alle anderen Rechnungen sind an den Haaren herbeigezogen und einfach nur blöd, ja, weil die einfach nur, das ist, also das fällt bei mir dann auch unter Fake News, wenn man solche Sachen verbreitet, dass einem mehr Bildschirm verloren gehen würde, wenn man einen Notch hat oder einen Punch-Hole. Da muss ich sagen, entweder sind die Leute dumm oder die wollen es so darstellen, so falsch. Also dann ist eine Lüge. Okay. Ja. Ich polarisiere. Aber ansonsten gibt es designmäßig keine große Überraschung, wobei das dürfte natürlich schon die größte Überraschung überhaupt sein, ja, für die potenziellen Käufer des S10, S10 Plus. Auch wie erwartet hat sich was mit den Kameras getan. Auf der Rückseite ist jetzt eine Triple-Kamera vorhanden, ja. Moment mal, es wird hier dunkel, ich muss das Licht einschalten. Haltet mal euren Assistenten zurück, euer Amazon Echo, ne? Alexa, schalte Office Light ein. Okay. So, jetzt bin ich wieder im Hellen, sehr schön. Gut. Da ist eine Triple-Kamera eingebaut und das war zu erwarten, dass da was passieren muss, ganz klar, denn Samsung will hier nicht den Anschluss verlieren und was also heute ne stinknormales Single-Kamera, das traut sich eigentlich nur noch eine Firma und das ist erbärmlich, okay? Von daher, ja, haben die natürlich das Richtige gemacht und können jetzt hier hoffentlich wieder Schritt halten mit der aktuellen Entwicklung eine Kamera-Handys. Man darf gespannt sein, wie dort die Qualität der Aufnahmen ist. Die dürfte sicherlich zu den besseren Kameras gehören. Und auch das Display, da darf man viel davon erwarten. Also ich bin schon gespannt drauf auf das Samsung. Auch wenn ich jetzt kein Samsung-Fan bin. Aber mittlerweile ist ja alles besser als Stock Android. Gut, dann Android Q ist vielleicht nicht das Android oder der Androide, den ihr sucht. Ja. Das ist ein ziemlich viel strapazierter Star Wars Begriff momentan. Ne? Das sind nicht die Androiden, die ihr sucht. Aber in dem Fall ist es möglicherweise wirklich so, denn Android Q scheint einiges zu verschlimmern, was dieses Sperren eurer Handys betrifft. Also ihr seid ausgeliefert mehr als sonst euren Carriern, also euren Netzbetreibern. Hier sind sehr weitgehende Eingriffsmöglichkeiten des Carriers vorgesehen. Das ist schon übelst. Ja, also man kann sogar davon ausgehen, dass dort ein Block möglich wäre in Cell Towers, selbst wenn ihr also jetzt die SIM-Karte wechseln würdet. Ja, ich weiß, es gibt zwar schon generell ist ein E-Mail-Block, den konnte man ja eigentlich relativ leicht umgehen. Das wird wohl so schnell nicht mehr möglich sein mit Android Q. Und wer weiß, was da noch dann damit alles auf uns zukommt. Und auch für Dual-SIM-Geräte scheint das hier ein paar Probleme zu geben hinsichtlich bösartigen Netzbetreiber, die dann das Gerät in ganz neuen Wegen lahmlegen könnt, ja, und eingreifen können in die Benutzung eures Gerätes. Ja. Und Google öffnet dafür sogar auch die Türen, ja, und kommt da offenbar den Netzbetreibern entgegen. Ja. Ja, also das ist gar nicht mal so schön. Was ist mit Projekt Stream übrigens? Projekt Stream gibt es nicht mehr. Ja, noch vor kurzem hatten wir es gehabt davon. Cloud Gaming auf Smartphones. Google hat ja dieses Projekt Stream. Das ist jetzt erstmal eingestellt. Am 15. Januar lief das Ganze ab. Und man findet jetzt nur noch eine Nachricht, das Project Stream is now over. Ja, und danke an alle Spieler, die Teil des Adventures waren. Ja, und was ist jetzt weiter passiert, weiß man nicht. Wird da jetzt Project Stream nach diesem großen Test weitergeführt oder nicht? Also es hört sich nicht gut an, sage ich mal so, bei der Project Stream Webseite, ja, dass da nicht noch mehr an Informationen drauf steht. Zum Beispiel könnte ja da unten drunter stehen, wir sehen uns bald beim Start oder sowas, ne? Nö, nix, gar nix. Das heißt, man kann erstmal davon ausgehen, dass das Projekt tot ist. Muss man davon ausgehen, bei Google sowieso, ja. Es ist jedenfalls nicht bekannt, ob das als jetzt als Erfolg zählt, dieses Project Stream oder nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, spielerisch war das sicherlich ein Erfolg, aber massenmarkttechnisch, und das ist das, was ja Google immer als Bewertung heranzieht, überhaupt nicht. Also, es hat überhaupt keinen großen Hype im Massenmarkt ausgelöst. Weit, weit, weit davon entfernt. Und von daher bin ich sehr skeptisch. Ich glaube mal, das war's. Zumindest mal jetzt für dieses Projekt Stream. Es wird sogar spekuliert, dass dann vielleicht Lizenzen vergeben werden können von dem Know-how, was jetzt gesammelt wurde an andere Firmen und so weiter. Aber tja, erstmal niente, nichts mehr. Gmail kriegt ein paar neue Funktionen, unter anderem Strike-Through und Undo-Redo-Buttons. Ja, also das ist schön zu hören. Es gibt auch, das finde ich persönlich am interessantesten, eine Funktion, die es ermöglicht, einzelne E-Mails als .eml-Files herunterzuladen. Damit sind die natürlich auch Linux-kompatibel und man kann die sehr schön dann als Backup speichern, also besonders wichtige Mails kann man dann speichern und dann mit einem herkömmlichen Mailreader, auf jedem System gibt es da Dutzende davon, dann wieder angucken, ja, finde ich super. Also das ist wirklich mal eine schöne Sache. Ja. Und so, dass man sich die wirklich, wirklich wichtigen Mails einzeln sichern kann und dann auch offline in Ordnern schön sortieren kann und dann eben dort was damit anfangen. So, ich sehe von der Zeit her, ich muss ein bisschen anziehen. Xiaomi bringt jetzt das erste oder will das erste Smartphone rausbringen, das doppelt gefaltet wird. Also, ihr habt das ja schon mitbekommen. Samsung hat ja schon so ein faltbares Prototyp-Handy gezeigt und jetzt bringt Xiaomi hier was anderes, das eben doppelt gefaltet werden kann. Was auch immer das für einen Sinn haben soll. Aber vielleicht habe ich einfach nur noch nicht, also die Gewöhnung daran, was das dann ja, sein soll. Ich bin natürlich normalerweise etwas euphorischer, was dieses anbetrifft, aber wenn ich mir das angucke, weiß ich nicht, wo da der Sinn liegen soll. Naja, egal. Nein, ich kann dazu nichts mehr sagen. Bei Gelegenheit, wenn es tatsächlich rauskommt, werde ich sicherlich noch einiges dazu loswerden. Ja, Smartphones ohne Button. Zunächst mal gibt es ein Meizu. Auch das wurde schon in der Line-Community angesprochen vom Netcast. Dieses Meizu ist wirklich sehr interessant. Und zwar hat es keinerlei Öffnungen mehr und auch keine Anschlüsse mehr. Ja? Also, und auch keine Buttons mehr. Das ist sehr, sehr schön. Also keine Buttons, super. Das ist Voraussetzung, dass es keine Buttons mehr hat, ja, für die Zukunft. Absolut, toll. Keine Öffnungen, super. Ja, super. Aber keine Anschlüsse, da bin ich mega skeptisch. Ich bin nämlich kein Fan von Wireless Charging, ganz im Gegenteil. Ja, ich bin kein Wahnsinniger, der hier Riesenangst hat vor Elektrosmog oder so, aber wenn ihr auch nur einen Funken Zweifel daran habt, euch den ganzen Tag das Smartphone ans Ohr zu halten, dann solltet ihr keinen Wireless Charger in eurer näheren Umgebung haben. Nehmt mal ein Tesla-Messgerät und dann wisst ihr, was ich meine. Ja, also das ist die Einheit für elektromagnetische Strahlung. dann wisst ihr, was ich meine. Also dann, ja. Lieber dann mit dem Smartphone am Ohr durchschlafen, ja, während ihr telefoniert, als sowas, okay? Aber naja, okay, daran soll es nicht liegen. Ich finde es einfach nur blödsinnig, energieverschwendend und sinnlos, ja. Und deswegen bin ich halt skeptisch, wie da sonst noch Möglichkeiten auftauchen könnten beim das Teil zum Laden, zumal das auch mal ganz abgesehen von dem anderen Kram, das kann man ja sagen, das ist mir vollkommen egal, ja, ich glaube nicht daran, ich will auch so, ich will mit dem Ladegerät auch meine Kaffeetasse warm machen, einen Kaffee da drin, so, das muss also stärker strahlen, ist mir auch egal, aber es ist so, dass man eben mit einem physikalischen Anschluss deutlich schneller laden kann, bei geringerer Wärmeentwicklung als mit einem Wireless-Charging-Gerät. Da wird es richtig heiß und es wird auch nicht so schnell geladen. Ne? Dafür gibt es das Vivo Apex, ein weiteres Gerät, das vollkommen ohne Öffnungen und Tasten auskommt. Da ist allerdings ein Port vorhanden, also quasi so eine Kontaktleiste nach außen, wie es auch bei einigen anderen Geräten, zum Beispiel bei dem Essential Phone, der Fall ist. Das sind also Kontakte an der Rückseite. Ja? Kein Anschluss. Da gehört dann halt ein Dock dazu, da legt man das Smartphone dann rein und dann wird es entsprechend aufgeladen und eben auch mit anderen Sachen verbunden. Weil es gibt ja auch noch eine andere Geschichte. Wenn ihr das Teil mit einem USB-Kabel verbinden wollt, euren Computer, ist das ohne Anschluss ziemlich schlecht. Auch das wäre zwar wireless möglich, aber das ist dann doppelt ärgerlich, ja, zumal da auch noch eure Daten durch die Gegend gefunkt werden, ja. Aber hier, damit wäre dann dieses Problem gelöst. Da läuft dann eben die Datenübertragung über die Anschlüsse vom Dock und an USB eben ganz normal. Ja. So, übrigens, ein Wireless-Charger hat man eben nicht überall vorhanden, ja. Das heißt, wenn man irgendwo in der Bahn sein Handy aufladen will, ein USB-Anschluss ist mittlerweile in den Nahverkehrszügen jeder besseren Bahn ist dort also ein Anschluss für euer Telefon drin, ja, in der S-Bahn beispielsweise, und da könnt ihr das dann laden, aber mit Wireless ohne Anschlussmöglichkeit für USB-Kabel könnt ihr das vergessen, ja, und auch Powerbanks müsst ihr sehr, sehr tief in die Tasche greifen und habt dann natürlich auch noch das Problem, wie soll ich denn das laden, wenn ich das jetzt hier in der Tasche habe? Das rutscht ja runter beim Gehen, ne, und so weiter und so weiter. Also da, auch da braucht man einfach einen USB-Anschluss. So. Die Google I.O. 2019 findet am 7. Mai statt. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich glaube, mehr braucht man auch nicht mehr dazu zu sagen, außer, dass ich hier keine großen Erwartungen an diese Google I.O. habe. Eher hoffe ich, dass Google nicht noch weitere Peinlichkeiten von sich gibt. Aber ehrlich gesagt, ich befürchte, dass ich da enttäuscht werde und dass doch noch jede Menge Peinlichkeiten wieder kommen. So vom typischen AI-Geplupper, das anscheinend kaschieren wollen, dass man gar nichts mehr Neues macht. Ja. Und Kleinigkeiten, wo man dann am ersten Blick vielleicht sagt, boah, Wahnsinn, und dann bei genauerem Überlegen, ja, Moment mal, aber das ist ja der größte Mist, sorry, aber es ist, ich gebe momentan wirklich nicht mehr viel dazu, und naja, angucken werde ich es mir trotzdem noch, wenn es aber diesmal wirklich wieder so ist, dann war das vermutlich das letzte Google Event, das ich mir live angeguckt habe, weil, wisst ihr, ich habe auch noch andere Sachen mit meiner Zeit zu tun, als mir Bullshit anzugucken, okay? Also, ich hoffe, dass diesmal besser wird, sonst wird es die letzte Google I.O., die ich mir live angucke, fertig. So, ich krieg's ja nicht mehr so mit, aber die Assistant Reminders scheinen für einige nicht mehr funktioniert zu haben, ja? Also, ihr wisst ja, ich bin umgestiegen auf Amazon Echo, ja? Funktioniert auch alles soweit, Ja, viel, viel besser als mit dem Google Assistant. Der versteht mich sogar. Ja, Wahnsinn. Sie versteht mich sogar. Und jetzt ist offenbar hier ein neues Problem aufgetreten. Die Reminders haben auf einmal nicht mehr richtig funktioniert. Ich meine, dass ich das aber früher auch schon mal hatte. Ja, das weiß ich zumindest in zwei Fällen ganz genau, dass ich einen Timer gestellt habe, aber es kam keine Erinnerung. Da habe ich aber dem Smartphone die Schuld gegeben, weil jetzt seit Android, Pi und Oreo also wahllos Tasks abgeschossen werden, sodass man auch wirklich sicherstellen kann, dass gar keine Background-App mehr verlässlich zeitnah die Reminders bringt. Und dann habe ich Reminder bekommen, die 45 Minuten drüber waren, Leute. Drüber waren über der Zeit, ja. Es ist super geil, ne? Also da hat's wirklich das Digital Wellbeing, ja, hat's wirklich sehr gut gemeint, ja, und hat dafür gesagt, dass ich die lästigen Erinnerungen ja etwas später bekomme. Ja, dann brauche ich auch keinen Stress zu machen, ne? Genau. Das scheint hier aber was anderes zu sein, was im Hintergrund läuft, sondern generell was. Es ging da um die Google App, die geupdatet wurde. Ja, was habe ich gesagt? Also grundsätzlich jedes Mal, wenn ein Update von der Google App oder dem Google Assistant kommt, funktioniert irgendwie wieder was nicht beim Google Assistant. Hä? Ich hasse es, immer recht zu behalten. Ja. Dann hat es eben bei einigen ausgesetzt und nichts funktioniert mehr. Im Moment ist da auch noch keine Lösung rausgekommen. Momentan sind immer noch einige davon betroffen, obwohl es noch ein Update gab danach. Aber momentan, wie gesagt, immer noch etliche Leute davon betroffen. Also wenn ihr morgens nicht geweckt wird oder ähnliches, dann kann es daran liegen, dass Google mal wieder Mist gebaut hat. Ja, vielleicht könnt ihr dann Schadensersatzklagen mal Richtung Google stellen. Gut, Pixel 3 Lite. Was soll denn da noch mehr Lite sein? Ich hab ja zuerst einen Lachkrampf bekommen. Ja? Und dann habe ich aber wirklich gesagt, es tut mir ja so leid für die Leute momentan, ja? Für die Android-Fans. Die werden ja sowas von verarscht von Google im Momentan. Also es tut mir wirklich leid. Das soll tatsächlich ein Google Pixel 3 Lite rauskommen. Ja. Das Video ist zwar mittlerweile verschwunden, es war aber ein komplettes Hands-on-Video. Da hat wohl Google seine Finger im Spiel gehabt. Es war ja auch YouTube, da braucht Google nicht viel, ja, um dafür zu sorgen, dass das Video verschwindet. Das soll das Gerät mit einem Snapdragon 670-Prozessor rauskommen. 4 GB RAM und 32 GB Storage. Willkommen bei den Low-End-Geräten von 2017. Cool. Also, ich weiß es nicht. Ich will es dann auch nichts mehr dazu sagen. Ich muss nur sagen, peinlich, peinlich, peinlich. Was wird nur aus dem Branding Pixel gemacht? Es ist wirklich, naja, gut. Die Community war, wie gesagt, wieder sehr, sehr aktiv bei der Line Netcast Community. Und den Link habe ich hier auch drin in den Shownotes. Jetzt gehe ich mal durch, was es hier gegeben hat. Das ist ein bisschen lockerer als sonst, normalerweise keine Links und so weiter, ja. Das eben hier so wie ein Chat ist, ja, und das finde ich eigentlich auch ganz cool soweit, und da wurde auch das Meizu angesprochen vom Andi, der hat da was gepostet darüber, ja. Es wurde auch nochmal diskutiert vom Alexander hinsichtlich des, des View 20. Da wurde zum Beispiel gesagt, trotz des höheren Preises würde ich das Mate 20 Pro bevorzugen, wegen folgender Punkte: OLED-Display, In-Display-Fingerprint-Scanner, Face-ID, also 3D-Gesichtsscanner. Beim View 20 sehe ich als Vorteil neben dem Preis Punch-Hole statt Notch, 8 GB statt nur 6 GB, 256 GB statt nur 128 GB. Also 3D-Scanner, 3D-Kamera hat das View 20 drin. Also es wäre möglich, mit dem Gerät zu machen. Zwar nicht als Face-ID, aber immerhin als Objektscanner, ja. Und das wird auch benutzt. Es hat auch eine Time-of-Flight-Kamera. Das heißt, ich habe das schon mal erwähnt, das ist eine ganz faszinierende Geschichte, da wird mit der Lichtgeschwindigkeitskonstante gearbeitet. Und es wird errechnet, wie lange ein reflektiertes Lichtsignal braucht, um vom Handy zum Objekt und wieder zurückzukommen. Und daraus wird die Entfernung berechnet. Das ist also wirklich mega High-Tech. Und dadurch kann sogar 3D-Abbildungen von einem Gesicht quasi oder einem Objekt gemacht werden, im Speicher des Gerätes sozusagen. Und dadurch kann eben dann das Gerät verschiedene andere Sachen nachmachen. Noch zwei Nachteile, schreibt der Alexander, des View 20 gegenüber dem Mate 20 Pro: kein Wireless-Charging und keine Wasserresistenz. Also Wasserresistenz gibt es, ja, nur ist die nicht IP-geratet. Und das heißt, man hat sich hier das Geld gespart. Das kostet nämlich Kohle, wenn man sich das zertifizieren lässt. Da ging eben Honor den Weg, was auch schon mal Google bei dem Pixel XL, beim Original Pixel XL gemacht hat, und hat darauf verzichtet. Aber es ist trotzdem Spritzwasser geschützt. Fertig. Ja, also es ist so ungefähr, wie wenn ihr was Veganes kauft und da steht kein Vegan-Siegel drauf. Das ist dann deswegen, weil der Hersteller keinen Bock hatte, einen Haufen Geld zu zahlen, damit da ein Vegan-Siegel draufsteht. So ungefähr ist das auch mit dem IP-Rating. Ja, cool, ne? So, und dann, wie gesagt, das Meizu Zero wurde dann noch eben erwähnt. Es wurde auch noch hinsichtlich den Updates Skepsis geäußert. Da habe ich ja gesagt, also das Honor und Huawei hat sehr gute Referenzen, was die Updates betreffen, sowohl was die Betriebssystem-Updates betreffen, als auch was die Sicherheits-Updates betreffen. Außerdem muss man festhalten, dass oftmals schon Sicherheits-Updates, also Patches, die beim Stock Android nötig waren, bei der Huawei-Version mit der EMUI bzw. Magic UI gar nicht nötig waren, weil Huawei diese Lücke beispielsweise schon grundsätzlich geschlossen hatte, ja, weil da doch einiges gepatcht wird und einiges anders ist, wobei sie sich ziemlich angenähert haben, was zum Beispiel die App-Verwaltung angeht. Ja. Ja, und dann schreibt der Herr Fahrenheit 1979 auch in Huawei, hat auch schon das P30 in den Startlöchern. Wow, bei denen geht es rund hier. Allerdings geht es da rund, denn Huawei will einfach nicht hier seine momentan sehr gute Position verlieren. Von daher muss man schon schauen, am Ball zu bleiben. Übrigens auch hinsichtlich des Streits wegen der Huawei-Netztechnik und diesem unglaublichen Vorgehen der USA. Da wurde auch ein Artikel in der Line-Community gepostet, das ist ganz interessant. Vodafone und Huawei, da sagt hier bei Vodafone: wir haben 4,5 Jahre gesprochen und verhandelt, ja, mit Huawei und ja, sie sind eigentlich, da sind wir eigentlich dann zum Schluss gekommen, dass man keine Bedenken hat, grundsätzlich mit Huawei und Honor zusammenzuarbeiten. Nein, Honor hat keine Netztechnik, Huawei zusammenzuarbeiten, ja. Also so wie das momentan dargestellt wird, kann im Prinzip Vodafone das nicht verstehen. Allerdings durch natürlich großen Druck der USA kann ich mir nicht vorstellen, dass Vodafone mit Huawei zusammenarbeitet. Sonst, das wurde ja auch schon offen gesagt, sonst darf Vodafone weder Regierungsinstitutionen in den USA bedienen und muss auch damit rechnen, dass sie sogar deutliche Nachteile auf dem US-Markt kriegen. Und ja, also da ist schon öfters das Wort Sanktionen gefallen in der Trump-Regierung. So, ja gut, was gab's noch? Noch ein Artikel wegen Vivo, wurde auch nochmal was gepostet, genau, also dieses buttonloses Handy, knopflos und ohne Löcher, gar nicht so schlecht, ja. Aber wie gesagt, ohne Buttons, super, aber ohne Anschlüsse, oh. Das kann nicht unbedingt Vorteil sein bei mir. So, dann, was war noch? Ich glaube, sonst haben wir momentan nichts mehr. Ja, noch ein Link zum Video von Android Central wurde gepostet. Honor View 20 Review, androidcentral.com, könnt ihr mal gucken. Ein schönes Honor View 20 Review, wo die, fast schon zähneknirschend zugeben müssen, ne, dass das sehr, sehr genial ist, weil die haben ja Angst, dass auch das in den USA jetzt nicht erscheint, ne, wegen dieser Huawei-Geschichte. Und dann wurde noch was gepostet heute von Fahrenheit 1979. Ist es wirklich so? Ein Artikel, nach 10 Jahren sollen Android-Apps immer noch hinter den Apps von Apple, von iOS hinten dran sein. Und da muss ich ganz kurz sagen, ganz knapp sagen, nein. Das ist wieder mal Blödsinn von Android Central. Ihr müsst bedenken, Android Central gehört zu Mobile irgendwas und die haben eben auch für BlackBerry und für iPhone-Redaktionen. Von daher müssen die immer so ein bisschen, so Fähnchen im Wind spielen. Ne? Es kann auch sein, dass es auch tatsächlich die echte Meinung dieses Redakteurs ist. Dann hat er halt die letzten 5 Jahre vielleicht unterm Stein verbracht, ich weiß es nicht genau. Aber das stimmt natürlich nicht so. Es ist nur so, wenn man sagt, von wegen Geld verdienen besser auf iOS und Android, dann muss ich sagen, auch das stimmt so nicht, wenn eine App für Android-User gemacht ist. Dann kann man damit auch sehr gut Geld verdienen. Nur wer denkt, dass man zuerst die Apps auf iOS rausbringt, voll und ganz auf die iPhone-Hipsters zuschneidet und dann die App einfach so auf Android bringt, da braucht sich dann nicht zu wundern, dass die Mehrheit der Android-Nutzer unglaublich auf die App starrt und sagt, was soll denn der Scheiß? Okay, das ist so Müll. Ja, tschüss. Tut mir leid, also da sind schon ganz andere Anforderungen da. Also das meine ich jetzt Anforderungen im Sinne von anderen Anwendungsbereichen, ja. Ich sage nur diese schöne Diamant-App, wo man sich für unglaublich teures Geld so einen Diamanten-App holen kann. Das heißt, eine App, die zeigt dann einfach Diamant an. Ja? Und das zeigt an, dass man da jede Menge Kohle rausgehauen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das war richtig Kohle, was die App gekostet hat. Nur um zu zeigen, hier, ne, ich habe dicke Hosen. Ne? So, zack. Und sowas können die dann bei Android gleich einen Mülleimer kloppen. Ja? Wisst ihr, das sind einfach andere Sachen. Ja? Und auch wenn so eine App zuerst auf iPhone erscheint und dann erst Jahre später auf Android oder halt entsprechend Jahre später, ne, also für die Verhältnisse eben im Mobilfunkbereich, ne, ein paar Monate, dann sagen die Leute auch, ja, was soll ich mit der App? Die App ist out, tschüss, ja, das geht mal weiter, da ist nichts mehr. Ja, dann bringen die App auf Android raus und sehen dann, kauft ja niemand, ne, scheiß Android, ne. Ja, klar, weil ihr Spacken, ja, versäumt hat, das zeitgleich rauszubringen und jetzt ist der Hype um diese App vorbei, keiner Sau will mehr eure App, tut mir leid, ne. Der Zug ist abgefahren. Also manchmal sind Entwickler schon besessen von ihren Systemen und wenn dann eben solche iPhone-Fuzzi-Entwickler, ja, hier nur widerwillig die App überhaupt auf Android rausbringen, dann sage ich, dann brauchen die sich auch nicht zu wundern, wenn die dann auch keine Kohle machen. Die User merken das auch von der Qualität, die abgeliefert wird dann, ja, ob der Entwickler sein Herzblut da reingesteckt hat oder ob der die App nur zwangsläufig veröffentlicht, um nur noch ein paar Euro mehr abzuzocken. Ja. Dann können die ihre App sich sonst wohin stecken, wo keine Sonne scheint, ja, und damit verschwinden, ganz einfach. So einen Dreck brauchen wir nicht bei Android. Okay? So, und wenn und Firmen, die Android-Apps machen, für Android-User, Android als Grundlage sehen, ja, die Leute haben entsprechend auch Erfolge vorzuweisen auf Android und verdienen gutes Geld. Ja. So. App der Woche. Die könnten auch Potenzial haben, gutes Geld zu verdienen. Jedenfalls als Free-to-Play-Game. Das ist es nämlich. Planet Master. Genau. Ich liebe ja so japanische und koreanische Spiele. Ja, warum? Anime. Ne? Und wenn dann so ein Trend verfolgt wird, der schon recht lange anhält, alles, aber auch wirklich alles, in als Mädel darzustellen, als Girls darzustellen, dann ist das mega cool. Ja? Also das ist ja eigentlich, das ist der Inbegriff, ja, von Feminismus, meiner Meinung nach. Alles wird als Frauen dargestellt. Ja? Zum Beispiel gab es eine Anime-Serie, wo Schlachtschiffe, ja, also so Zerstörer, Flugzeugträger und so weiter, als Frauen dargestellt sind, ja, Hammer, und ja, also wenn das nichts ist, ne, und das gibt's jetzt auch für Planeten, ich wusste es ja, ne, also Planeten sind Frauen, ne, das ist mir klar, ne, Gott ist a Girl, sowieso, und das ist der Beweis, nicht nur Gott, sondern auch die Planeten sind Frauen, ja, und zwar wunderhübsche Anime-Girls, ja, in allen möglichen Variationen, Haarfarben und so weiter. Und die müsst ihr aufpowern, zumindest die Planeten. Ja, und die entsprechenden Planet Girls. So nennen die sich Planet Girls. Sau cool. Ja. Im Prinzip ist es ein ganz einfaches Spiel. Da gibt es auch schon etliche dafür. Nur die Präsentation ist mal wieder gut gelungen. Also man wertet Planeten auf und die Planet Girls. Und kriegt dadurch immer mehr Punkte oder, je nachdem, wie man auch sagt, Geld, Währung, irgendwas. Ich sag mal Energiepunkte. Ja. Und dann kann man weitere Planeten freischalten. Und dann gibt es wieder mehr Geld. Dann gibt es weitere Sternensysteme, die man freischalten kann. Ja. Und dort auch wieder einzelne sind da zwar eigentlich keine Planeten mehr, aber naja, lassen wir das mal so da stehen. Wiederum Planeten, ja, und so weiter, wo dann immer mehr sich anhäuft und man immer schneller Energiepunkte kriegt, um dann wiederum neue Bereiche freizuschalten. Und ja, so geht es dann immer weiter. Wie gesagt, es gibt einige dieser Spiele, nur das hier hat halt wirklich ein paar Aspekte, wo es schön ist. Erstmal tolle Grafik, toller Sound. Es ist nicht frustrierend, wie viele dieser Spiele. Man hat auch Objekte, die hier zum Beispiel rumfliegen, die man dann angreifen kann. Also mehrmals draufklicken, dann kann man denen unter Umständen helfen, beziehungsweise die abschießen, was wiederum mehr Energiepunkte bringt. Und so weiter und so weiter. Dann diese Idee mit diesen Planet Girls ist natürlich fabelhaft. Zu jedem Planeten, den man freischaltet, kann man auch ein Planet Girl freischalten. Wenn man das gemacht hat, dann gibt es noch mehr Energiepunkte und die haben auch spezielle Fähigkeiten, die dann mit der Zeit eben genutzt werden können. Somit kommt man dann letztendlich immer weiter und weiter und weiter. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene und dann gibt es irgendwann auch die Chance, oder man kann es jederzeit tun, aber dann kann man auch das ganze Universum resetten, hat dann aber Energie zur Verfügung, die man eben nur durch dieses Resetten bekommt. Ja? Ganz interessant. Dann geht es wiederum schneller voran. Ja? Und so weiter und so weiter. Also insgesamt gesehen ist es eine schöne schöner Zeitvertreib, der ist nicht besonders schwierig, ja. Und trotzdem macht's Laune. Irgendwann kommt dann auch noch sowas wie ein Bossgegner, wenn man so will, ja. Der braucht dann schon ein bisschen mehr Anstrengung, um den zu besiegen. Insgesamt, wie gesagt, ganz, ganz toll. Man kann das Spiel wirklich komplett kostenlos spielen, aber wenn man natürlich hier in-game Items kauft, kann man wesentlich schneller vorankommen mit seiner Erkundung der Galaxie und dann entsprechend da mehr freischalten. Also richtig schön. Das läuft übrigens auch im Hintergrund weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt die App beendet und schaltet das Smartphone aus und geht am nächsten Morgen ran, dann hat sich da auch was getan. Da habt ihr schon eine beachtliche Menge an Energie zusammengespart, die ihr dann wiederum nutzen könnt, für weitere Planeten freizuschalten und so weiter und so weiter. Also je mehr Planeten ihr freischaltet, desto schneller bekommt ihr Kohle, um weitere Planeten freizuschalten. Cool, ne? Nicht übel. Schön präsentiert, wie gesagt. Und deswegen auch App der Woche. Planet Master heißt das Ganze. Kostenlos. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in-game auch Sachen kaufen. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Line-Community steht euch bereit. Die Links und Informationen dazu findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcasts.com. Ich poste auch die Links nochmal in das YouTube-Video. Ich habe letzte Woche zwar gesagt, ich mache es nicht mehr, aber wisst ihr was? YouTube kann mich mal. Ich mache es trotzdem. Also da könnt ihr das dann auch sehen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And coins rule that world.